die Hitze kommt schon bald. Ich dreh um, ich dreh um, ich dreh alles auf. Weiter geht's zum Herd, ich dreh die Regler auf. Die Platten werden heiß, es nimmt seinen Lauf. Alles ist aufgedreht, das ist schön. So könnte es ewig weitergehen. Ich dreh auf, ich dreh auf, ich dreh alles auf. Ich dreh auf. Der Herd ist heiß, das ist kein Witz.